Erster Gott sagte zu Mose, geh mit dem Volk weg von hier. Du hast sie aus Ägypten geführt. Geh in das Land für Abraham, Isaak und Jakob. Ich versprach es ihren Kindern. Zweiter, ich schicke einen Engel vor euch her. Er vertreibt die anderen Völker aus dem Land. Dritter, das Land ist sehr gut. Aber ich gehe nicht mit euch. Ihr seid oft ungehorsam. Sonst töte ich euch vielleicht auf dem Weg. Vierter, das Volk hörte diese harten Worte. Sie waren sehr traurig. Niemand trug mehr seinen Schmuck. Fünfter, Gott sagte zu Mose, sag den Israeliten, ihr seid ungehorsam. Wenn ich kurz mitgehe, töte ich euch vielleicht. Legt euren Schmuck ab. Dann entscheide ich, was ich tue. Sechster, die Israeliten legten ihren Schmuck am Berg Horeb ab. Siebter, Mose nahm ein Zelt. Er stellte es weit weg vom Lager auf. Er nannte es das Zelt der Begegnung. Wer Gott fragen wollte, ging zu diesem Zelt. Achter, wenn Mose zum Zelt ging, standen alle Leute auf. Jeder stand an seiner Zelttür. Sie sahen Mose nach, bis er im Zelt war. Neunter, wenn Mose im Zelt war, kam eine Wolke herab. Die Wolke stand an der Tür. Dann sprach Gott mit Mose. Zehnter, alle Leute sahen die Wolke an der Tür. Dann knieten alle Leute vor ihren Zelten nieder. Elfter, Gott sprach mit Mose wie mit einem Freund. Danach ging Mose zurück ins Lager. Sein Diener Josua blieb aber im Zelt. Zwölfter, Mose sagte zu Gott, du sagst, führe dieses Volk. Aber du sagst nicht, wer mit mir geht. Du sagst, du kennst mich gut. Du bist gut zu mir. Dreizehnter, wenn du gut zu mir bist, zeige mir deine Wege. Ich will dich kennen. Dann bleibst du gut zu mir. Denk daran, diese Leute sind dein Volk. Vierzehnter, Gott sagte, ich gehe selbst mit dir. Ich gebe dir Ruhe. Fünfzehnter, Mose antwortete, wenn du nicht selbst mitgehst, dann lass uns nicht von hier weggehen. Sechzehnter, wie weiß man sonst, dass du gut zu uns bist? Nur wenn du mit uns gehst. Dann sind wir anders als alle anderen Völker. Siebzehnter, Gott sagte zu Mose, ich tue auch das. Denn ich bin gut zu dir. Ich kenne dich mit Namen. Achtzehnter, Mose sagte, bitte zeige mir deine Herrlichkeit. Neunzehnter, Gott sagte, ich lasse meine Güte an dir vorbeigehen. Ich rufe meinen Namen Jahwe aus. Ich bin gnädig zu wem ich will. Zwanzigster, er sagte auch, du kannst mein Gesicht nicht sehen. Kein Mensch sieht mich und bleibt am Leben. 21. Gott sagte, hier ist ein Platz bei mir. Stell dich auf den Felsen. 22. Wenn meine Herrlichkeit vorbeigeht, stelle ich dich in eine Felsspalte. Ich halte meine Hand über dich, bis ich vorbei bin. 23. Dann nehme ich meine Hand weg. Du siehst meinen Rücken. Aber mein Gesicht darf niemand sehen.